Edgeport in Genf. Die Abrüstungsunterhändler der USA und der UdSSR, Campbellman und Woronzow, sind seit gestern Abend dabei, die letzten noch offenen Punkte des Mittelstreckenabkommens zu klären, das in rund 3 Wochen von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow unterzeichnet werden soll. Hans Linketscher aus Genf. Campbellman hatte gestern bei seiner Ankunft erklärt, die USA strebten das bestmögliche Kontrollsystem für eine Mittelstreckenübereinkunft an. Damit wollen die Vereinigten Staaten bereits bei diesem Vertrag Schwierigkeiten für kommende und weit wichtigere Abrüstungsverhandlungen aus dem Weg räumen. 17.15 Uhr stand fest, die beiden Delegationen haben sich auf einen Vertragstext für das INF-Abkommen geeinigt. Einzelheiten dieses 120 Seiten umfassenden Vertrages sind zur Stunde noch nicht bekannt. Sie werden in diesen Minuten auf verschiedenen Pressekonferenzen erläutert. Eine Analyse muss also später folgen. Heute Nachmittag war es noch zu einer größeren Konfusion gekommen. Es war wie das letzte dramatische Aufbäumen einer spröden und komplizierten Materie, die sich dagegen sperrte, in Vertragstexte gepresst zu werden. Heute Vormittag sah es noch so aus, als würde alles am Schnürchen laufen. Um 15 Uhr wollte Außenminister Shevardnadze der wissbegierigen internationalen Presse über die Ergebnisse berichten. 2,5 Stunden später wollte sein amerikanischer Kollege nachziehen. Aber in den späten Vormittagsstunden entwickelte sich eine unerwartete Hektik. Außenminister Schulz verließ die sowjetische Mission, um von der amerikanischen Vertretung aus mit Washington Kontakt aufzunehmen. Danach wieder Treffen in der Sowjetbotschaft. Die Pressekonferenz mit Shevardnadze verschoben auf 17.30 Uhr. Nein, heißt es 5 Minuten später, um frühestens 18 Uhr. Der sowjetische Pressesprecher Djabanov zuckt bedauernd die Schultern, hatte er doch offenbar gerade selbst von diesem neuen Arrangement erfahren. 2 Stunden vorher hatten aber bereits die Kollegen der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS erklärt, dass Shevardnadze auf keinen Fall um 15 Uhr seine Pressekonferenz gebe. Die Sowjetkollegen scheinen offenbar über den besten Draht zu den Konferenzteilnehmern zu verfügen. Das muss man bei dieser Gelegenheit neidvoll feststellen. Nein, ich habe meine Meinung nicht geändert, seit ich in einer Rede einmal vom Reich des Bösen gesprochen habe. So Präsident Reagan in einem Interview, das gestern von den großen US-Fernsehanstalten gemeinsam ausgestrahlt wurde. Aber auch und gerade, so der US-Präsident, im Sinne nach weiter, mit dem Bösen müsse man in Verhandlungen zurechtkommen. Der sowjetische Generalsekretär Gorbatschow gestern Abend bei seiner Ankunft in Washington. За слова приветствия, за гостеприимство. Передать слова приветствия, искреннее уважение гражданам Соединенных Штатов Америки. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ich bringe den Amerikanern die Grüße des sowjetischen Volkes. Aus Washington nun Klaus Kleber. Herzlich willkommen, sagte Außenminister Schulz. Wir sind erfreut, dass Sie da sind. Mehr nicht. Michail Gorbatschow, nach 14 Stunden Flug über 8 Zeitzonen, erstaunlich ausgeruht und fit, improvisierte dagegen eine kleine Rede. Und er machte gleich wieder klar, dass er etwas erreichen will auf diesem Gipfel. Wir haben einiges zu sagen zum Thema Abrüstung, erklärte er. Und wir hoffen, dass auch der amerikanische Präsident neue Worte finden wird. Sprach und verschwand in der eigens eingeflogenen russischen Panzerlimousine, die ihn durch abgesperrte Straßen bis zur russischen Botschaft brachte, wo er wohnt und sich zunächst einmal ausschläft. Kreml-Chef Gorbatschow erholt sich zur Stunde noch von der langen Reise Moskau-Washington, die nur gestern Mittag von einem Zwischenstopp bei Margaret Thatcher in Großbritannien unterbrochen wurde. Der großen Entfernung zwischen den Hauptstädten der beiden Supermächte entspricht auch die politische Distanz zwischen der westlichen Welt und dem sozialistischen Lager. Nach Chruschtschow und Brezhnev ist Gorbatschow der 3. Sowjetführer, der die USA besucht. Er wird aber der Erste sein, der aus der Hauptstadt der kapitalistischen Welt ein Abkommen mitbringen wird, das eine echte Abrüstung des riesigen Atomwaffenarsenals der beiden Supermächte einleiten dürfte. Erst am Nachmittag gegen 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird US-Präsident Reagan seinen sowjetischen Gast im Weißen Haus begrüßen. Am Abend ist dann die Unterzeichnung des INF-Abkommens vorgesehen, das die Verschrottung aller atomaren Mittelstreckenraketen zum Inhalt hat. Aus Washington weitere Einzelheiten von unserem Korrespondenten Hans Gressmann. Die amerikanische Öffentlichkeit, kein Zweifel, ist fasziniert vom Gast aus Moskau. Dieser Eindruck jedenfalls entsteht, wenn man die Töne in den Medien hört und die jüngsten Meinungsbefragungen verfolgt. Amerikaner sind an offene, extrovertierte Politiker gewöhnt. Insofern konnten sie mit den finsteren alten Herren im Kreml nie etwas anfangen. Sie waren ihnen unheimlich. Wenn es schon Historie ist, nämlich fast 30 Jahre her, dass ein anderer, auch sehr ausdrucksreicher Kreml-Chef zu Besuch in Washington und an anderen Orten des Landes war. Generalsekretär Khrushchev, der sich 1959 mit Präsident Eisenhower traf. Khrushchev machte durchaus Eindruck, aber er war zu polternd, zu ungeschlachten auch. Und bei den Gesprächen, damals ging es im Wesentlichen gleichfalls um Abrüstung, kam schließlich nichts heraus. Mit Michail Gorbatschow ist jetzt ein ganz anderer Typ von Sowjetführer hier in den USA eingetroffen. Er hat alle Attribute, die auch in diesem Land bei Politikern ankommen. Er verbindet bei seinen Aussagen Festigkeit mit Charme, kleidet sich als Retter, aber nicht zu auffällig, bringt durchaus auch seine Frau ins politische Geschäft mit ein. Und er vermittelt vor allem den Eindruck, dass er es mit seinen Vorschlägen, mit seiner Entspannungspolitik ernst meint. Als er eine Woche vor seiner Ankunft im US-Fernsehen ein längeres Interview gab, war dieser Auftritt für ihn ein blendender Erfolg. Befragungen ergaben, dass seine Glaubwürdigkeitsquote ungewöhnlich hoch rangierte. Aber ganz und gar falsch ist der Eindruck, dass die Amerikaner diesen jungen Mann aus dem Kreml, immerhin ist er auch schon 56 Jahre alt, nun geradezu blindlings und ohne jegliche Vorbehalte begrüßten. Eine repräsentative Umfrage, veranstaltet gemeinsam von ABC und der Washington Post, hat gerade ergeben, dass die Mehrheit der US-Bevölkerung, nämlich 3 von 4 Befragten, nichts dagegen gehabt hätten, wenn Gorbatschow auch im Kongress aufgetreten wäre. Die Öffentlichkeit zeigte also weniger Reserve, als die Senatoren und Abgeordneten dies taten. Aber 60% gehen unverändert davon aus, dass die Sowjetunion für die Vereinigten Staaten eine sehr ernste Bedrohung darstelle. Dies, obgleich sich, so meinte gleichfalls eine Mehrheit, die Beziehungen zwischen beiden Ländern erheblich verbessert hätten. Vom Gipfel erwarten die allermeisten eine beträchtliche weitere Auflockerung, wobei das INF-Abkommen dabei interessanterweise gar nicht im Vordergrund steht. Natürlich wurden bei dieser Umfrage, wie bei allen ähnlichen Meinungsuntersuchungen auch, nur Stimmungen abgefragt, nicht Wissensfaktoren. Wie sehr es in der Breite mit dem Wissen häufig hapert, zeigt das Ergebnis, dass nur 1/3 der Befragten wussten, dass die USA und die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg Verbündete waren. Eigentlich kann man das doch trotzdem als Rücktrittsaufforderung verstehen. Unterm Mord 1,5 Stunden unterzeichnen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow den Vertrag, mit dem zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit eine ganze Kategorie von Atomwaffen vernichtet wird. Die beiden zurzeit mächtigsten Männer der Welt geben dann den Weg frei zur Verschrottung der Mittelstreckenraketen der Reichweiten 500 bis 5000 Kilometer. Washington, der 8. Dezember 1987, die historischen Unterschriften unter den Jen-Vertrag am Abend, das erste Vier-Augen-Gespräch nach der offiziellen Begrüßung am Nachmittag. Aus der amerikanischen Hauptstadt Klaus Kleber. Es war keine reine Zeremonie mit vorbereiteten, nichtssagenden Erklärungen. Beide, Gorbatschow und Reagan, hörten aufmerksam zu, was der andere zu sagen hatte. Die Reden waren im Gleichklang. Beide priesen vorab die Vereinbarung über die Abschaffung der Mittelstreckenraketen, aber beide richteten auch den Blick nach vorne und sprachen von der Abrüstung bei den noch wichtigeren, noch gefährlicheren Interkontinentalraketen. Damit ist es nun auch offiziell, dass das der entscheidende Punkt bei diesem Gipfel sein wird, an dem Erfolg und Misserfolg gemessen werden. Im Außenministerium haben die Experten beider Seiten inzwischen mit detaillierten Verhandlungen zu diesem Thema begonnen. Die Welt beobachtet uns, sagte Reagan auf Russisch. Wir können die großen Unterschiede zwischen unseren Gesellschaften nicht durch Wunschdenken oder durch Reden verschwinden lassen, so ehrlich sie auch gemeint sein mögen. Wir können die Konfrontation zur Kooperation wandeln, entgegnete Gorbatschow. Wir müssen die Logik des Rüstungswettlaufs durchbrechen und zur Zusammenarbeit kommen. Er erinnerte an den gemeinsamen Kampf der beiden Weltmächte gegen den Faschismus, der vor genau 46 Jahren mit dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor begann. Nach der festlichen Begrüßung zogen sich die beiden zu ihrem ersten Vier-Augen-Gespräch in das Oval Office, das Amtszimmer des Präsidenten, zurück. Dort, vor dem lodernden Kaminfeuer, konnten die Reporter noch einmal Fragen stellen. Ihr Sprecher sagt, Sie seien ein Mann der Überraschungen, wurde Gorbatschow gefragt. Haben Sie eine Überraschung dabei? Ich glaube nicht, dass mit Überraschungen Fortschritte gemacht werden können, sagte Gorbatschow. Das hat es seit 14 Jahren nicht gegeben. Die sowjetische Nationalhymne in Washington. Mit dem großen Zeremoniell eines Staatsbesuchs Mit Pfeifen, Trommeln und Salutschüssen wurde Michail Gorbatschow, Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, auf dem Rasen hinter dem Weißen Haus begrüßt. Dem amerikanischen Präsidenten war die gespannte Erwartung anzumerken. Das Besondere dieses Tages, auf den er lange hingearbeitet hatte, lag in der Atmosphäre. Und dann sagte er das auch in der ungewöhnlich langen Begrüßungsansprache. General Secretary and Mrs. Gorbatschow, I've welcomed a good number of foreign leaders to the White House in these last seven. Ich habe in den letzten 7 Jahren eine Menge ausländischer Staatsmänner im Weißen Haus willkommen geheißen. Der heutige Tag eröffnet einen Besuch, der mehr Bedeutung hat als viele andere. Denn dieser Besuch ist eine Begegnung nicht von Verbündeten, sondern von Widersachern. Und dennoch, ich glaube, Sie werden während Ihres Aufenthalts herausfinden, dass das amerikanische Volk einen Fremden für einen Freund hält, den es kennenzulernen gilt. Es war der Grundton in Reagans Ansprache, dass wesentliche Unterschiede zwischen Amerika und der Sowjetunion bestehen, dass diese unbequeme Realität, wie er sich ausdrückte, jedoch kein Anlass zu Pessimismus sein müsse, sondern vielmehr die Aufforderung, von der Konfrontation zur Kooperation zu kommen. Ein schlechter Friede ist besser als ein gutes Geraufe, so zitierte Reagan ein russisches Sprichwort. Und Gorbatschow, ohne Brille diesmal und in der lauen Herbstluft des Tages auch ohne Hut, nickte beifällig. Die USA und die UdSSR seien zugleich die Herren, aber auch die Geiseln der Nuklearwaffen, so Reagan weiter. Die Begegnung in Washington mit der Unterzeichnung des INF-Abkommens mache Geschichte, so fuhr Reagan fort, um dann aber auch deutlich das amerikanische Credo auszusprechen. Wahrung der Menschenrechte, Freiheit und Demokratie. In diesem Geiste solle Gorbatschow das Willkommen in den USA verstehen. Gorbatschows Erwiderung war kürzer, doch nicht weniger klar und prinzipiell. Er erinnerte daran, dass gestern, am Tage seiner Ankunft vor 46 Jahren, die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind. Наш визит начинается в дни вступления Соединенных Штатов 46 лет назад во Вторую мировую войну. И в те же дни 1941 года начался разгром фашистских войск под Москвой. Damals 1941 begann die Zerschlagung des Faschismus. С этих дней начался наш общий путь к победе над силами зла в войне, в которой мы были союзниками. An diesem Tag hat auch unser gemeinsamer Weg begonnen, um die Kräfte des Krieges zu vernichten. И о нашей ответственности. Das ist unsere Verantwortung auch heute und unsere Möglichkeit. Подписание сегодня договора о ликвидации советских. Ich bin hierher gekommen nach Washington, um den Vertrag über die Beseitigung der Mittelstreckenraketen zu unterzeichnen. Es ist zugleich der Ausdruck der Fähigkeit unserer Staaten, die Verantwortung zu tragen für den Frieden. Das ist natürlich der erste Schritt nur auf dem Weg zum Frieden. Ein Frieden, den wir zusammen bauen wollen. Es ist der Weg in die Zukunft, den unsere Völker und alle Völker der Welt anstreben. Ich bin nach Washington gekommen, um noch bedeutendere Ziele zu erreichen. Den Abbau der strategischen Angriffswaffen um 50% und zwar im Rahmen einer festen Garantie strategischer Stabilität. Natürlich wollen wir auch andere Themen erörtern. Und sachlichen Atmosphäre zur Verbesserung der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen. Und mit diesem Schlusswort gaben sich die beiden Männer die Hand. Das Gespräch von Mann zu Mann im Weißen Haus hat inzwischen begonnen. Der Umgangston ist einfacher geworden. Bei den Gesprächen am Nachmittag haben sich Reagan und Gorbatschow darauf geeinigt, in Zukunft Michail und Ronald zueinander zu sagen. Die Chemie zwischen den beiden Männern stimmt, ließen ihre Sprecher erkennen. Sehr viel konkreter wurden sie nicht. Wie schon vor 2 Jahren in Genf und letztes Jahr in Reykjavik gibt es eine Nachrichtensperre über den Inhalt der Gespräche. Gerüchte wollten wissen, dass Gorbatschow wieder einen umfassenden Handel vorgeschlagen habe. Abschaffung aller Atomwaffen bis zum Jahr 2000. Der Generalsekretär ist hochzufrieden mit dem Verlauf der Gespräche, erklärte sein Sprecher vor einer knappen Stunde. Das meint auch das Gespräch zwischen Gorbatschow und Führern des Kongresses. Es fand im Konferenzzimmer der russischen Botschaft statt, weil konservative Abgeordnete einen großen Auftritt des Gastes auf dem Capitol Hill vereitelt haben. Trotzdem war die Atmosphäre gut. Я рад приветствовать руководство Сената и Палаты представителей, руководство Конгресса. Gorbatschow begrüßte seine Gäste und sprach, der Kongress ist ein wichtiger Teil des politischen Prozesses in den Vereinigten Staaten. Nichts kann hier ohne seine Mitwirkung geschehen. Das war manchen der Gäste aus dem Herzen gesprochen. Gorbatschow weiß natürlich sehr genau, dass der INF-Vertrag, den er gestern mit Ronald Reagan unterzeichnet hat, erst im amerikanischen Senat mit Zweidrittelmehrheit verabschiedet werden muss, bevor er wirksam werden kann, und dort ist er nicht unumstritten. Gorbatschow drehte den Spieß um. Auch bei uns im obersten Sowjet könnte die Ratifizierung diesmal nicht so reibungslos laufen wie bei früheren Gelegenheiten. Ernsthafte Zweifel wird das wohl kaum bedeuten. Und dann war Gelegenheit zur freien Diskussion. Es ging um Afghanistan, um Menschenrechte, auch um den Welthandel. Gorbatschow liebt ein offenes Wort, sagte der Führer der Demokraten im Abgeordnetenhaus anschließend. Und das hat er bekommen. Und was ist nun mit den Chancen für den Abrüstungsvertrag im Senat? Der Führer der Republikaner dort, Robert Dole, ließ sich erstmals auf eine Prognose festlegen. Ich gehe davon aus, dass er ratifiziert wird, und zwar ohne Zusätze, die neue Verhandlungen mit den Sowjets notwendig machen würden. Gorbatschow wird das mit Erleichterung vernommen haben. Anschließend dann das dritte Gespräch mit Präsident Reagan. Nach der Tagesordnung sollten die regionalen Konflikte auf der Welt im Vordergrund stehen. Von Afghanistan über den Persischen Golf und Afrika bis Nicaragua. Aber Außenminister Schulz hat heute Morgen in einem Interview durchblicken lassen, dass nun doch noch einmal das Thema Abrüstung bei Interkontinentalraketen das Treffen beherrschen soll. Verhandelt wird über eine Halbierung dieser Bestände auf beiden Seiten. Es gibt Gerüchte, dass die Sowjets eine sehr viel drastischere Abrüstung vorgeschlagen hätten, um bis zu 95% in den nächsten 13 Jahren. Ohne das Gerücht zu bestätigen, hat Außenminister Schulz schon abgewunken. Dazu wird es nicht kommen, sagte er. Die Atomwaffen, die uns über 40 Jahre lang den Frieden garantiert haben, werden uns noch eine Weile erhalten bleiben. Nicht alles ist bei dieser komplizierten Materie den beiden ersten Männern überlassen. Seit der Ankunft Gorbatschows verhandelt, völlig außerhalb des Lichts der Öffentlichkeit, eine Gruppe von Experten beider Seiten über Möglichkeiten für ein Abkommen über strategische Waffen. Das wird auf keinen Fall zu einem Vertragsentwurf auf diesem Gipfel führen, bestenfalls zu übereinstimmenden Richtlinien für die weiteren Verhandlungen in Genf. Das wird inzwischen allgemein für möglich, sogar für wahrscheinlich gehalten. Noch ist nicht bekannt, ob sich die Führer der beiden Supermächte auf weitere Abrüstungsmaßnahmen einigen. Ihre Unterschrift unter den INF-Vertrag aber, der die Vernichtung aller atomaren Mittelstreckenwaffen vorsieht, wurde in aller Welt übereinstimmend als historischer Schritt gewürdigt. Auch Bundeskanzler Helmut Kohl sieht dies so, wobei er auch auf seine Verdienste hinweist. Das kam in seiner Regierungserklärung zum Ausdruck, die er heute vor dem Bundestag zum Washingtoner Gipfel abgab. Washington zum Gipfel der Abrüstungsexperten. Man kann den Eindruck haben, dass sich die hohen Erwartungen an das Treffen Reagan-Gorbatschow gegen Ende der Begegnung normalisieren, besser gesagt reduzieren auf das offensichtlich Machbare. Die Experten ringen wieder miteinander, so zum Beispiel um Fortschritte bei der Reduzierung der strategischen Nuklearsysteme. Die Euphorie des ersten Tages, des historischen Zeitpunkts der Unterzeichnung des bislang wichtigsten Abrüstungsvertrages, der zur Verschrottung aller zwischen Ural und Atlantik stationierten Mittelstreckenraketen führen soll, ist verflogen. Geblieben ist der saloppe Umgangston zwischen den beiden Spitzenmännern aus Ost und West. Klaus Kleber über den Tag in Washington. Wenige Stunden vor dem Abschluss der Gespräche versuchen besonders die Amerikaner, überzogene Erwartungen zu dämpfen. Das bedeutet kein Scheitern, aber es gibt auch keine Hinweise auf einen sensationellen Durchbruch auf irgendeinem Gebiet. Außenminister Schulz vor der letzten Gesprächsrunde. We're still very much in the midst of things. We had our arms control group, for instance, meeting. Wir sind immer noch in der Mitte der Verhandlungen. Unsere Abrüstungsexperten haben bis 12:30 letzte Nacht gearbeitet. Sie und die Leute, die sich mit Menschenrechten und den regionalen Konflikten beschäftigen, haben uns gestern Nachmittag über ihre Verhandlungen berichtet und wir ringen immer noch um Formulierungen zu diesem Thema. Wir stecken mittendrin, immer noch. Ähnlich vorsichtige Töne zur gleichen Zeit von Howard Baker, dem Stabschef des Weißen Hauses. Die beiden Staatsmänner haben hart daran gearbeitet, einen Rahmen für den nächsten Gipfel in Moskau abzustecken, sagte er. Ich denke, wir machen Fortschritte, aber es ist ein schwieriger Prozess. Dass es zu einem nächsten Gipfel in Moskau kommt, scheint das Einzige zu sein, was im Moment einigermaßen sicher ist. Auch Howard Baker bestätigt das. Von Anfang an haben wir ein Geschäft über zwei Gipfel gehabt, sagte er. Offenbar ist man entschlossen, diese Verabredung unabhängig von Fortschritten in der Sache zu treffen. Und da scheint es noch zäh zuzugehen. Die Abrüstungsexperten, die seit dem Beginn des Gipfels völlig außerhalb des Lichts der Öffentlichkeit im Außenministerium arbeiten, sollen beim Vertrag über die strategische Abrüstung in wichtigen Details schon weitergekommen sein. Aber die große Frage bleibt, wie kann dieses Geschäft mit Abmachungen über das amerikanische SDI-Projekt verknüpft werden? Das ist Chefsache und es gibt keinen Hinweis auf eine Einigung. Entgegen anderen Erwartungen haben die Sowjets offensichtlich doch nicht darauf verzichtet, SDI wieder zum Thema zu machen. Afghanistan ist die zweite wichtige Frage, über die es zu konkreten Vereinbarungen kommen könnte. Da soll Gorbatschow zugestimmt haben, seine Truppen über 12 Monate abzuziehen. Bloß die entscheidende Frage, wann diese 12 Monate beginnen sollen, konnte bisher nicht geklärt werden. Gennadi Gerasimow, der sowjetische Sprecher, erging sich in Andeutungen, dass zuvor ein Friedenskonzept für die ganze Region ausgearbeitet werden müsse. Man dürfe Afghanistan nicht allein sehen. Damit weint er wahrscheinlich die Mujahedin, die mit amerikanischer Militärhilfe aus Pakistan heraus operieren. Scharfe Angriffe auf die USA aus diesem Grund unterblieben freilich. Offensichtlich sollen die Gespräche nicht belastet werden. Letzter großer Komplex, Menschenrechte. Die Sprecher der amerikanischen Seite legen Wert auf die Feststellung, dass der Präsident da Forderungen gestellt habe. Gorbatschow hatte offenbar schließlich genug gehört. Er selbst berichtete, dass er Reagan schließlich fragte, was gibt Ihnen eigentlich das moralische Recht, uns Lektionen in Menschenrechtsfragen zu erteilen? Wir sind hier nicht die Angeklagten und Sie sind hier nicht der Staatsanwalt. Solche deutlichen Worte scheinen die Atmosphäre zwischen den beiden aber nicht zu belasten. Die Bilder vom Bankett in der sowjetischen Botschaft am Abend zeigten wieder zwei Männer, die gut miteinander zurechtkommen. In ein paar Stunden, dann ist alles gelaufen in Washington. Der sowjetische Parteichef reist ab, reist nach Ost-Berlin, um seine Verbündeten, den Warschauer Pakt, über die Ereignisse des Treffens zu informieren. Das ist die eine Seite. Die andere trifft sich ebenfalls morgen in Brüssel, die Außen- und Verteidigungsminister der NATO, um sich sachkundig machen zu lassen von US-Außenminister Schulz und seinem Kollegen Carlucci, sachkundig machen zu lassen über das, was beim Washingtoner Gipfel gelaufen ist. Und da geht es um Details und Nuancen. Ganz wesentlich werden die Verträge sein, die zwischen den USA und den NATO-Ländern geschlossen werden, in denen Pershing II und Cruise Missile derzeit noch stationiert sind. Es geht dabei hauptsächlich um die Kontrolle, die Verifikation der Vernichtung. Dies war ein ganz wesentlicher Diskussionspunkt zwischen den USA und der Sowjetunion. Was am Dienstag so glanzvoll mit der Unterzeichnung des sogenannten INF-Vertrags über die Verschrottung aller atomaren Mittelstreckenwaffen begann, was dann und seitdem die Welt in erwartungsvoller Spannung gehalten hat, hat sich dieses dritte Treffen der beiden starken Männer aus dem Weißen Haus und dem Kreml zum Schluss etwa noch als Flop erwiesen, was alle über INF hinausgehenden Fragen angeht. Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, Klaus Kleber in Washington, zunächst einmal zum Ablauf der Dinge. Seit heute Nachmittag europäischer Zeit lief die Veranstaltung in Washington ja mit einiger Verspätung ab und es hat sich ja wohl auch auf das Ende des Gipfels ausgewirkt. Die Verspätung wurde eingeholt, sodass am Ende, darf ich Sie bitten, N-1 rauszudrücken, weil ich mich selbst wieder hier auf dem Kopfhörer höre. Jetzt haben wir ein kleines technisches Problem. Können wir das hinkriegen, Regie, dass Washington nur N-1 bekommt und nicht die Summe? Herr Kleber, so. Lass uns doch mal probieren. Ich höre mich jetzt wieder auf dem Kopfhörer selbst. Wir machen es anders. Das hat den Nachteil, dass Sie mich nicht durch Fragen unterbrechen können, weil ich Sie nicht mehr höre. Ich will also, Sie sowieso nicht unterbrechen, legen Sie los. Mein Bericht über den Abschluss dieses Gipfels. Die Verspätung, die zweifellos da war, war aufgeholt worden bis gegen Ende, sodass mit wenigen Minuten Verspätung die Delegationen auf den Rasen des Weißen Hauses traten. Ein Platzregen ging nieder, als Ronald Reagan seine Abschlussansprache begann. I'm pleased to report that upon the completion of our business at this summit has been a clear success. And as we leave it, please. Ich bin glücklich, am Ende dieses Gipfels sagen zu können, dass dieser Gipfel ein klarer Erfolg war. Wie der Stern am Weihnachtsbaum, der angezündet wurde, Herr Generalsekretär, an dem Tag, an dem Sie kamen, leuchtet das Licht der Hoffnung über dem Himmel. Wir haben bewiesen, dass trotz der Unterschiede zwischen unseren Systemen Kooperation und Ergebnisse möglich sind. Es liegt an uns, den Glanz nun nicht verblassen zu lassen, und dass wir weiter vorangehen in der Verbesserung der Beziehungen zwischen unseren Staaten und Völkern. Er sagte später, dass er befriedigt sei, auch über die Diskussion der Menschenrechtsfrage, die gezeigt habe, welchen Vorrang die westlichen Staaten diesem Thema einräumen. Die regionalen Konflikte waren dann der nächste große Punkt seiner Rede. Our discussions on regional conflicts were no less to the point. These conflicts continue to take a heavy toll in lives. Unsere Diskussionen über die regionalen Konflikte waren nicht weniger offen und zielgerichtet. Sie kosten immer noch viele Leben und sie belasten das Ost-West-Verhältnis bedeutend. Wir hatten verschiedene Ansichten und wir haben sie offen ausgedrückt. Und schon deshalb war dieses Treffen nützlich. Wir stimmten darin überein, dass echte politische Lösungen gefunden werden müssen. Aber wir können nicht zufrieden sein mit dem, was bisher erreicht worden ist. For real political solutions to these conflicts. But so far we cannot be satisfied with what has been achieved. Aber es war nicht alles nach unten gerichtet sozusagen. Nicht nur die Misserfolge oder Unvollkommenheiten wurden von Reagan besprochen. Er feierte noch einmal den INF-Vertrag über die Mittelstreckenwaffen, der, wie er sagte, durch übermenschliche Anstrengungen erreicht worden ist. Und die Menschheit sei der große Gewinner bei diesem Vertrag. Und bei START, dem Vertrag über die Abrüstung der mächtigen Interkontinentalraketen, seien, wie er sagte, einige Fortschritte gemacht worden. Und dann mit einem persönlichen Schluss der Abschied von den Gorbatschow. Your visit was short, yet I hope you'll take with you a better sense of the spirit and soul of the United States of America. Ihr Besuch war kurz, aber ich hoffe, dass Sie von Geist und Seele einen besseren Eindruck mitbekommen, wenn Sie Amerika wieder verlassen. Wenn Sie zurückkehren in Ihr Land, richten Sie bitte dem sowjetischen Volk unsere besten Wünsche für ein friedliches und gutes neues Jahr aus. Gott schütze Sie und Ihre Reise. Und dann trat Reagan zur Seite mit Nancy Reagan unter einem gemeinsamen Schirm. Es war ein sehr friedliches Bild, als Gorbatschow die Bühne betrat und seine Abschiedsansprache hielt. In diesen letzten Stunden, bevor wir nach Hause zurückkehren, stellen wir mit Befriedigung fest, dass der Besuch die Hoffnungen insgesamt erfüllt hat. Wir hatten drei harte Arbeitstage mit offenen Diskussionen der wichtigsten Probleme. Кардинальных проблем советско-американских отношений и актуальных аспектов мировой политики. Er sagte, dass er hoffe, dass er bei seinem nächsten Besuch mehr sieht von Land und Leuten Amerikas und dass er Gelegenheit haben werde, in eine lebhafte Diskussion mit normalen Amerikanern zu kommen. Was die Sache angeht, feierte auch er den INF-Vertrag und er sagte, was Fortschritte bei den strategischen Abrüstungsgesprächen angeht, wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir haben gewisse Fortschritte gemacht. Lieber Klaus Kleber in Washington, ich hoffe, wir haben jetzt unsere technischen Probleme überstanden. Deshalb die Frage an Sie aus den Nachrichtenagenturen, die uns bisher, aus den Berichten der Nachrichtenagenturen, die uns bisher hier in Deutschland vorliegen, ist nicht zu entnehmen, war dieser Gipfel nun wirklich ein Flop oder war er ein Erfolg, der in die Zukunft weist? Nur deshalb, weil die beiden Teilnehmer ihn als einen Erfolg bezeichnen, war es natürlich noch keiner. Es gibt verschiedene Messlatten dafür. Die Gespräche über die strategische Abrüstung. Hier wird von einigen Fortschritten gesprochen. Das verbirgt sehr viel. Es gab Arbeitsgespräche der Experten auf beiden Seiten. Wie es heißt, ist man sich bei technischen Einzelfragen näher gekommen. Aber wieder einmal steht die Verbindung dieser Gespräche mit Beschränkungen bei dem amerikanischen Abwehrprogramm SDI dort möglicherweise im Wege. Darüber werden wir mehr erfahren, möglicherweise, wenn es später zu den Pressekonferenzen der Ansprache des Präsidenten kommt. Afghanistan ist der zweite große wichtige Punkt. Hier haben die Sowjets zwar zugesagt abzuziehen, aber das ist nicht neu. Sie haben gesagt, sie wollen es innerhalb von 12 Monaten tun. Auch das ist nicht neu. Die wichtige Frage ist, wann beginnen sie mit dem Abzug? Und diese Frage wurde nicht beantwortet. Das heißt, es was hat der Gipfel gebracht? Aus Washington, Hans Kressmann. Ganz so viel wie am Wochenende noch erwartet, ist bei diesem Gipfel nun doch nicht herausgekommen. Aber das Ergebnis ist weltpolitisch durchaus vorzeigbar. Der INF-Vertrag über die Vernichtung von Nuklearraketen kürzerer und mittlerer Reichweiten ist unter Dach und Fach. Durch präzise Einzelvereinbarungen ist die Verifikation, also die Kontrolle darüber, ob es nicht zerstört und nichts insgeheim wieder neu gebaut wird, nach dem Urteil der Fachleute gesichert. Und es gibt auch schon Anzeichen dafür, dass die Ratifizierung im US-Senat von den 100 Senatoren müssen 2/3 zustimmen, doch nicht so mühsam sein wird, wie die wütige Opposition des rechten Flügels der Republikanischen Partei dies zunächst befürchten ließ. beim Hauptthema dieses Gipfeltreffens in Washington, der Halbierung der strategischen Waffenarsenale beider Seiten, hat man sich, um es in der Politikersprache auszudrücken, jedenfalls angenähert. Hier gibt es das Problem der Zählung und Bewertung der verschiedenen strategischen Waffentypen, der landgestützten, der seegestützten und solcher Waffen, die mit Flugzeugen ans Ziel gebracht werden. Auch die Verifikation ist hier schwierig. Differenzen bestehen zudem immer noch in einem ganz entscheidenden Punkt bei der strategischen Abwehr im Weltraum, kurz beim SDI-Problem. Aber dennoch, in der US-Regierung besteht unverändert die Hoffnung, dass Reagan im Frühjahr nach Moskau reisen und seine Unterschrift unter den zweiten, den sehr viel weitergehenden Abrüstungsvertrag setzen wird. In der Afghanistan-Frage sind die beiden Gipfelpartner noch nicht weitergekommen. Gorbatschow will zwar die 115.000 sowjetischen Soldaten schließlich in einem Zeitraum von 12 Monaten abziehen, aber er mag der amerikanischen Forderung nicht folgen, sich auf einen baldigen Termin festzulegen. Chemische Waffen und konventionelle Waffen, auch diese waren Themen im Weißen Haus. Aber für wirkliche Verhandlungen hat diesmal die Zeit offenbar nicht ausgereicht. Washington will sich in diesem Bereich außerdem noch... Für Chirac darf eine doppelte Nulllösung nicht Europa teilen, was ganz im Interesse Moskaus wäre, sondern sie muss im Gegenteil in einem europäischen Geist der Verteidigung zur Einigung drängen. Die Rede des Regierungschefs soll die Deutschen beruhigen. Aber paradoxerweise könnten die hartnäckigsten Widerstände aus Deutschland kommen. Denn nichts beweist, dass Bonn eines Tages den französischen Atomschirm haben will. Im Gegenteil. Diese Möglichkeit scheint die Deutschen eher zu beunruhigen als zu beruhigen. Der Wunsch einer Großzahl der Politiker in der Bundesrepublik und vor allem innerhalb der Militärhierarchie wäre eher, dass Frankreich nicht mehr den Einzelgänger innerhalb der NATO-Allianz spielt, sondern allmählich wieder in das integrierte Kommando zurückkehrt, schreibt der Quotidien. Hier soll sich die Londoner Times anschließen, die sich mit der Lage nach dem amerikanisch-sowjetischen Gipfeltreffen befasst, mit dem in Washington geschlossenen Vertrag über die Beseitigung der atomaren Mittelstreckenwaffen. Sollte die sowjetische Führung hoffen, dass der INF-Vertrag Westeuropa möglicherweise schwächt, indem er den amerikanischen Beitrag zu seiner Verteidigung verringert, könnte sie im Irrtum sein. Es könnte geschehen, dass das Gegenteil eintritt, dass Westeuropa sich enger zusammenschließt und bei seiner Verteidigung mehr auf sich selbst vertraut. Ein stärkeres Westeuropa könnte dann einen Brennpunkt für die Hoffnungen der Menschen in Osteuropa darstellen. Dies könnte dann eine besondere Anziehung auf Polen, Tschechien, Slowaken und Ungarn ausüben, deren Sinn für europäische Identität und deren Vorbehalte gegenüber der Herrschaft aus dem Osten noch so stark sind. Der die Verschottung aller atomaren Mittelstreckenraketen vorsieht. Nachdem die erste Euphorie über dieses erste echte Abrüstungsabkommen verflogen ist, wachsen in Ost und West die Sorgen, dass es eventuell zu einer Nachrüstung bei den anderen Waffengattungen führen könnte. Davor warnte heute der stellvertretende Verteidigungsminister und Generalstabschef der Sowjetunion, Achomejew, der mit Gorbatschow in Washington verhandelte. In einem Interview des sowjetischen Parteiorgans Pravda äußerte er sich zu diesen Gefahren. Darauf geht unser Korrespondent in Moskau, Hans-Peter Riese, ein. Achomejew, der auf dem Gipfel eine wesentliche Rolle gespielt hat, warnt die NATO vor einer neuen Nachrüstung in Europa. Eine solche Nachrüstung, sowohl mit seegestützten Cruise Missiles, taktischen Atomwaffen oder konventionellen Waffen, widerspreche dem Geist des INF-Vertrages, sagte Achomejew. Die Gefahr einer solchen westlichen Nachrüstung liege auf der Hand. Sie sei aber unzulässig und würde das neu gewonnene Vertrauen der INF-Vertragspartner wieder zerstören. Achomejew wies darauf hin, dass Moskau bereit sei, in Wien ein Mandat für konventionelle Abrüstung in Europa zu erteilen und in diesem Rahmen auch die taktischen Atomwaffen und atomare Artillerie zu behandeln. Die größte Schwierigkeit dabei sei zunächst die Feststellung der verschiedenen Asymmetrien in einzelnen Waffenkategorien. Dies habe aber auch am Anfang der Verhandlungen über die Mittelstreckenraketen gestanden und dabei sei es weniger wichtig gewesen, wer am Ende mehr abrüsten müsse, sondern dass jemand den ersten Schritt getan habe, um den Beginn der echten Abrüstung damit zu sichern. Dies sei die Sowjetunion gewesen. Die Verteidigungsfähigkeit der UdSSR, so Achomejew, sei durch den Vertrag in keiner Weise eingeschränkt. Der Vertrag sei vor allem ein großer politischer und moralischer Gewinn gewesen. Archimedes wiederholte die sowjetische Argumentation, die Vereinigten Staaten hätten die Mittelstreckenraketen in Westeuropa stationiert, um einen auf den alten Kontinent begrenzten Atomkrieg führen zu können. Diese Gefahr für den europäischen Teil der UdSSR sei durch den Mittelstreckenvertrag nun gebannt worden, sagte der Marschall. Das Interview, mit dem auch die politische Bedeutung der militärischen Führung und ihre Unterstützung für die Abrüstungspolitik des Generalsekretärs unterstrichen wird, benennt die Schwerpunkte des sowjetischen Verhandlungskonzeptes bis zum nächsten Gipfel in Moskau. Buchow ist stellvertretender Leiter der sowjetischen Delegation bei den Abrüstungsgesprächen in Genf. In der Parteizeitung Sowjetskaja Rossija schreibt er, bereits im Oktober hätten die Sowjetunion und die USA einen ersten gemeinsamen Vertragsentwurf aufgestellt. Man könne davon ausgehen, dass man diesen Entwurf bis zum nächsten Gipfeltreffen fertig ausgefeilt haben werde. Die Verringerung der Zahl der Langstreckenraketen sei ein zentrales Problem der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen, schreibt Obuchow weiter. Er war auch an der Ausarbeitung des Mittelstreckenvertrages beteiligt. Eine der ungewöhnlichsten Begegnungen dieses Jahres spielte sich heute im Moskauer Kreml ab. Da wurde der von der sowjetischen Propaganda lange Zeit als kalter Krieger oder reaktionärer Revanchist gescholtene bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß von Generalsekretär Michail Gorbatschow persönlich zu einem längeren Gespräch empfangen. Straußens bisherige Einschätzung der sowjetischen Politik und ihrer Führer stand der Moskauer Beschimpfung kaum nach. Doch Franz Josef Strauß ist immer für eine Überraschung gut gewesen. So wird in Erinnerung bleiben, dass er es gewesen ist, der vor Jahren den ersten Milliardenkredit für die DDR eingefädelt hat, für Leute also, die er noch Monate zuvor als Mörder beschimpft hatte. Seine Wende in der Beurteilung der sowjetischen Politik hat sicherlich etwas mit der Wende im Kreml selbst, mit der Perestroika unter Gorbatschow zu tun. So verließ Franz Josef Strauß heute nach dem Gespräch mit dem sowjetischen Generalsekretär den Kreml, wie er selbst sagte, mit den angenehmsten Gefühlen. Jedoch, so fügte er hinzu, in dem Bewusstsein, dass man nicht zu viel erwarten darf. Ein Kommentar zu diesem Treffen von Johannes Krotzki aus Moskau. Über welche Zauberkraft verfügt Gorbatschow, dass es ihm sogar gelingt, einen Franz Josef Strauß zu Bekenntnissen zu bewegen, an die der bayerische Ministerpräsident bei seiner Abreise in München sicher nicht zu denken gewagt hätte. Der Historiker Strauß, der aus seiner Skepsis gegenüber der Sowjetunion immer wieder neue Nahrung für politische Warnungen bezog, will die Welt jetzt nicht mehr mit der drohenden Tatze des russischen Bären erschrecken. Nach seiner offenbar eindrucksvollen Begegnung mit Gorbatschow jedenfalls entfaltet sich vor Strauß die Vision, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Welt an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter stehen könnte. Selbst wenn Strauß gebotene Vorsicht im Umgang mit momentanen Eindrücken walten lässt, so bleiben für ihn nach der Begegnung mit Gorbatschow doch die angenehmsten Gefühle zurück. Der heitere Umgang, der freundschaftliche Umgang und ein Kenntnisstand, der auf beste Vorbereitung schließen lässt, so ein Bild von Gorbatschow hatte Strauß eigenem Eingeständnis zufolge jedenfalls nicht erwartet. Strauß hat erlebt, was auch Gorbatschow seinerseits zu schätzen weiß. Die offene Nähe der politischen Gegnerschaft, in der das Argument die Drohgebärde ersetzt. Parallelen zu einem anderen, inzwischen fast intim vertraulichen Verhältnis zwischen Klassenfeinden drängen sich auf. Wer jemals erlebt hat, welche gegenseitige Anziehungskraft im politischen Disput zwischen Gorbatschow und der britischen Premierministerin Margaret Thatcher entstanden ist, der kann unschwer erraten, dass sozusagen dieselbe Chemie auch zwischen Gorbatschow und Strauß gewirkt haben mag. Der Generalsekretär liebt die Herausforderung mehr als Duckmäusertum. Wer ihm nach dem Mund redet und anders handelt, ist für Gorbatschow schlimmer als der Klassenfeind, der seinen berechenbaren und somit auch politisch diskutablen Standpunkt vertritt. Nur so ist zu verstehen, dass Strauß etwa im Bereich der Deutschlandpolitik dem Generalsekretär unwidersprochen die These vorlegen kann, es bestehe eine deutsche Nation in zwei deutschen Staaten weiter fort. Auch die Tatsache, dass Strauß zu den heftigsten Kritikern von Gorbatschows außenpolitischem Lieblingskind zählt, nämlich dem Mittelstreckenvertrag, hat dem Disput nichts an Sachlichkeit genommen. Wenn man Strauß glauben darf, ist sogar eher das Gegenteil passiert. Gorbatschow ist ein Mann, der in Monologe verfällt, wenn er nicht Widerspruch spürt. Die Mentalität vieler sowjetischer Politiker ist umgekehrt. Sie fühlen sich von der schweigenden Mehrheit in ihrem Land bestätigt. Kein Wunder also, dass Gorbatschow die Außenpolitik, sei es im Schlagabtausch mit Reagan, mit Thatcher oder jetzt mit Strauss, durchaus genießen kann. Doch hinter der Dialogbereitschaft, hinter der Bereitschaft, den Argumenten des Klassenfeindes zu folgen, steckt mehr. Es ist eben bei Gorbatschow der erklärte Wunsch, das Feindbild im Andersdenkenden abzubauen, zu ersetzen durch das Bild eines Wettbewerbs, in dem jeder eine faire Chance erhält. Und genau dies bekam Strauß im Kreml auch zu spüren. Doch die zustimmenden Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten galten nicht nur der Person Gorbatschows, sondern auch Teilen seiner Politik. Allem voran das Bestreben, die objektive und die subjektive Bedrohung anderer Länder durch die Sowjetunion abzubauen. Schon heute unterscheidet sich der konservative Strauß von den kalten Kriegern in einem wichtigen Punkt. In Moskau wiederholte er eine seiner Grundsatzerkenntnisse, dass die Sowjetunion nämlich auf keinen Fall eine militärische Kraftprobe sucht. Mehr noch, dass auf absehbare Zeit eine militärische Bedrohung von Moskau nicht ausgehen werde. Wer in diesem Punkt freilich Strauß einen Sinneswandel unterstellt, der hat bei seinen früheren Reden nicht genau hingehört. Entscheidend jedoch ist, wem dient dieser erste Besuch von Strauß in Moskau? Ganz sicher ihm selbst, denn er hat sich überzeugt, dass sowjetische Führer nicht unbedingt seinen eher gedämpften Erwartungen entsprechen müssen. Zweitens jedoch nutzt die Sowjetunion selbst diesen Besuch. Vor einer Visite von Gorbatschow in der Bundesrepublik ist einer der prominentesten außen- und innenpolitischen Kritiker sozusagen in die Riege der Dialogpartner eingereiht, die ungeachtet scharfer Meinungsunterschiede den sowjetischen Parteichef ernst nehmen und, was noch wichtiger ist, die ihm als Politiker Glauben schenken. Das lächelnde Politikerpaar Franz Josef Strauß und Michail Gorbatschow verziert heute die Titelseite der Pravda. Fast die gesamte untere Hälfte der Zeitungsseite ist dem Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten gewidmet. Neben dem Foto ist eine TASS-Meldung abgedruckt, die bereits im Fernsehen verlesen worden war. Während der abendlichen Hauptnachrichtensendung hatte Franz Josef Strauß gestern Abend ein anderes Weltereignis auf Platz 2 verdrängt. Und zwar die Rückkehr der Langzeitkosmonauten, die in der Sowjetunion als patriotische Helden stürmisch gefeiert werden. Nach einem kurzen Filmbericht, der Strauß zu Beginn seiner Gespräche mit Gorbatschow im Kreml zeigte, verlas der Sprecher fast 6 Minuten lang die offizielle TASS-Meldung. Darin wurde nicht nur, wie früher üblich, die Haltung der sowjetischen Seite vorgetragen. Vielmehr zeichnete TASS in groben Umrissen den Verlauf des Dialoges zwischen den beiden Politikern nach und zitierte Strauß namentlich 7-mal. Für die Sowjetbürger signalisiert diese Meldung zweierlei. Strauß gilt nun nicht mehr als der antisowjetische Buhmann, sondern er hat mit seinem Besuch die bundesdeutsch-sowjetischen Beziehungen gefördert. Gleichzeitig wird die Öffentlichkeit durch verschiedene Äußerungen von Gorbatschow darauf vorbereitet, dass im kommenden Jahr Kontakte und Treffen auf hoher Ebene geplant sind. Damit ist die offizielle Einstimmung auf einen Besuch des sowjetischen Generalsekretärs in der Bundesrepublik erfolgt. Gorbatschow hat laut TASS seinerseits darauf hingewiesen, dass die Sowjetunion nicht nur ihre Philosophie propagiere, bis zum Jahr 2000 eine sichere Welt zu schaffen. Die Sowjetunion unternehme auch realistische Schritte und zeige angemessene Flexibilität und Bereitschaft, um mit den Partnern im Westen zu Abschlüssen zu gelangen. Auf Bitten von Strauß, so TASS, habe Gorbatschow über die gegenwärtige Entwicklung in der Sowjetunion berichtet. Dabei stellte Gorbatschow noch einmal klar, dass die Politiker im Westen keine Illusionen hegen sollten über die Konsequenzen der Perestroika. Gorbatschow wörtlich: Wir werden unser System nicht ändern. In den sowjetischen Medien wird das Treffen zwischen Gorbatschow und Strauß als substanzieller und lebendiger Meinungsaustausch gewertet. Das Gespräch verlief auch nach sowjetischer Einschätzung in einer guten Atmosphäre und war nützlich für die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik. Der letzte Besuchstag heute war zunächst den Fragen der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit gewidmet. Anschließend legte Strauß einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten an der Kremlmauer nieder. außerhalb des sowjetischen Protokolls hatte Strauß anschließend einen Soldatenfriedhof besucht,